Kapitel 5. Der Weg zum Rico-Gesetz. Nachdem Vito Genovese eingesperrt worden war, blieb er noch etwa ein Jahrzehnt lang der nominelle Boss der Genovese-Familie. Während seiner Abwesenheit bildeten die höheren Ränge der Familie jedoch einen Rat, eine Art Junta, die in Genoveses Namen Entscheidungen traf und das Tagesgeschäft der Organisation leitete. Der erste dieser Räte bestand aus dem Acting-Boss Tommy Eboli, seinem Unterboss Gerardo Catena und Philipp Lombardo, auch bekannt als Benny Squint, ein Spitzname, den er sich wegen seiner dicken Brille und seiner angeblich schlechten Sicht eingehandelt hatte. Die Familie operierte bis in die 60er Jahre hinein auf diese Weise, doch 1970 wurde die Welt der Mafia durch die Verabschiedung des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, auch bekannt als RICO-Gesetz, aus ihren Angeln gehoben. In diesem Kapitel werden wir die Entstehung des RICO-Gesetzes und den Kampf der italoamerikanischen Mafia mit den immer kritischeren Bedingungen näher beleuchten. Die Wallachie-Anhörungen und das Ende der Omerta. Im Jahr 1959 wurde der Genovese-Mafioso Joe Wallachie zusammen mit Genovese inhaftiert. Beide Männer erhielten 15 Jahre Haft. Die beiden landeten im selben Gefängnis in Atlanta, wo sie Berichten zufolge eine Zeit lang zusammen untergebracht waren. Am Anfang kamen sie gut miteinander aus und gaben aufeinander Acht. Doch mit jedem Tag, den sie im Gefängnis verbrachten, wurde Wallachie paranoider. Er glaubte, dass Genovese sich gegen ihn zu wenden begann und verdächtigte auch andere Gefangene damit, dass der Boss sie überredet hatte, ihn loszuwerden. Außerdem berichtete Wallachie später, dass Genovese bei mehreren Gelegenheiten mit ihm darüber sprach, wie die Ratten in der Mafia ausgemerzt und beseitigt werden müssten. Seine Paranoia hatte ihn nun davon überzeugt, dass es sich dabei um verschlüsselte Drohungen gehandelt hatte und dass Genovese Wallachie als jene Ratte bezeichnet hatte, die ausgemerzt werden musste. Die Situation spitzte sich 1962 zu, als Wallachie einen Mitgefangenen zu Tode prügelte, weil er ihn für einen von Genovese geschickten Killer gehalten hatte. Da Wallachie nun nicht nur wegen Drogenhandels, sondern auch wegen Mordes dran war, musste er davon ausgehen, möglicherweise den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen zu müssen. Der verängstigte Wallachie beschloss jetzt, dass seine beste Option darin bestand, der Regierung seine volle Kooperation anzubieten. Ein Gefängnisaufenthalt mit Genovese erschien ihm einfach nicht länger sicher. Im Oktober 1963 machte Wallachie vor dem Senat eine Aussage, welche die Welt der Mafia für immer verändern sollte. Er schilderte die Geschichte der Mafia, seinen Arbeitsalltag als Soldat, die Struktur der Familie, die Verbrechen und nannte darüber sogar die Namen einiger prominenter Gangster. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte hatte ein Made Man die Existenz der amerikanischen Mafia gegenüber Außenstehenden offiziell zugegeben und das sogar in einem öffentlichen Protokoll. Er benannte alle 5 Familien und auch die Namen ihrer Bosse. Nicht einmal der halbverrückte Willy Moretti war einst so weit gegangen. Wallachie beschrieb sogar die mystischen Aufnahmerituale, den vielleicht geheimnisvollsten Aspekt der Mafia überhaupt. Bei diesen Anhörungen wurde die amerikanische Mafia nun genau unter die Lupe genommen und die Cosa Nostra war fast über Nacht zu einem prominenten Begriff geworden. Endlich war die Mafia kein Geheimnis mehr. In vielerlei Hinsicht bedeutete das Jahr 1963 also auch das Ende der Omerta. Der Kiefower-Ausschuss war so etwas wie der Brennstoff und die Wallachie-Anhörungen waren der alles entzündende Funke gewesen. In der Zeit nach Wallachie nahmen die Bemühungen verschiedener Regierungsstellen, gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen, stark zu. Das Bild der Mafia wurde im öffentlichen Bewusstsein neu gezeichnet. Die alten Methoden, im Verborgenen zu leben, funktionierten nun nicht mehr und das organisierte Verbrechen musste sich anpassen. Die Mafia und die Behörden lieferten sich nun ein Wettrüsten und das neue RICO-Gesetz warf bereits erste Schatten voraus. Die Kreuzritter. An der Aufgabe, die Mafia zu zerstören, waren so einige beteiligt gewesen und von denen haben wir manche bereits besprochen. Zum Zeitpunkt des Treffens in Appalachian gab es jedoch bereits Kreuzritter auf einigen der höchsten Regierungsebenen. Zu ihnen gehörte auch der berühmte und langjährige Chef des FBI, J. Edgar Hoover. Er war seit der Gründung des FBI im Jahr 1935 bis zu seinem Tod im Jahr 1972 der Direktor der Behörde gewesen. Hoover hatte eine monumentale Karriere, aber sie war nicht ohne Kontroversen verlaufen. In den ersten 3 Jahrzehnten hatte Hoover noch keine nennenswerten Fortschritte bei der Bekämpfung der Mafia gemacht und stets darauf bestanden, dass das organisierte Verbrechen kein wirkliches Problem darstellen würde. Aber warum war das so? 2 Hinweise könnten die Antwort liefern. Verschiedene Quellen berichteten, dass die Mafia Hoover jahrzehntelang mit Bildern erpresst hatte, die angeblich von Costello und Mayor Lansky beschafft wurden und Hoover in äußerst kompromittierender Weise mit einem anderen Mann, seinem Stellvertreter Clyde Tolson, zeigten. Es gilt auch als wahrscheinlich, dass Hoover nicht hart durchgreifen wollte, weil er selbst mit der Mafia zu tun gehabt hatte. Dass Hoover ein gewohnheitsmäßiger Glücksspieler war und gerne sein Glück bei Rennen versuchte, ist kein Geheimnis. Zudem kursierten Gerüchte, dass Hoover von Mafiosi Tipps auf manipulierte Sportereignisse bekommen hatte, als kleine Belohnung für dessen Wegschauen. Wie dem auch sei, Hoover hatte die Gangster jahrzehntelang vor dem langen Arm des Gesetzes verschont. Das änderte sich jedoch mit dem Appalachian-Desaster von 1957 und den Wallaki-Anhörungen aus dem Jahre 1963. Nach diesen Ereignissen wurde das FBI für seine laxe Haltung zunehmend heftig kritisiert. Für Hoover war es politisch nun nicht mehr vertretbar, die Mafia zu ignorieren, und so musste sich ab den 60er Jahren das organisierte Verbrechen mit der vollen Hingabe der staatlichen Ermittler auseinandersetzen. Im Jahr 1961 wurde Robert Kennedy zum Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten ernannt. Nach den Kiefhofer-Anhörungen war Kennedy über die Macht des organisierten Verbrechens erzürnt gewesen. Seine Ziele als Generalstaatsanwalt waren für alle klar: die Mafia zerstören und ihren Einfluss auf die Gewerkschaften, insbesondere die Teamsters, Transportgewerkschaft, zurückdrängen. Zuvor hatte Kennedy zahlreiche Ermittlungen gegen den Teamsters-Präsidenten Jimmy Hoffa geführt, der seine Gewerkschaft vollständig mit der Mafia verzahnt hatte. Nach den Erkenntnissen um Wallaci war Kennedys Entschlossenheit gefestigt und blieb unerschütterlich, bis seine Familie etwa einen Monat später von einer Tragödie heimgesucht werden sollte. Roberts Bruder, Präsident John F. Kennedy, wurde inmitten einer Autokolonne in Dallas, Texas, erschossen. Während er selbst und die Nation trauerten, trat sein Kreuzzug vorübergehend in den Hintergrund, was jedoch nicht lange so bleiben sollte. Dann setzte er seine massiven Bemühungen fort, bis auch er 1968 ermordet wurde. Bis heute kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien um die Kennedy-Morde, nicht zuletzt wegen der Komponente der Mafia-Ermittlungen. Viele glauben, dass der Präsident im Auftrag der Mafia ermordet wurde, um Robert zu demonstrieren, dass dessen Kreuzzug nicht geschätzt wurde. Sogar bei Roberts Ermordung gab es Gerüchte, dass es sich um einen Mafia-Anschlag gehandelt hatte. Falls diese Verschwörungstheorien wahr sein sollten, wären diese gewiss die extremsten Aktionen in der Geschichte der Mafia gewesen. Es gibt zwar Präzedenzfälle für die Beteiligung der Mafia an Attentaten auf höchster Ebene. Verschiedene Mafiosi wurden von der US-Regierung im Zuge der kubanischen Revolution angeworben, um den neuen Präsidenten Fidel Castro zu beseitigen. Aber es gibt nur wenige Anhaltspunkte für diese spezifische Theorie. Auch wenn die Mafia derartig drastische Maßnahmen nicht ergriffen hatte, so bestand doch kein Zweifel daran, dass sowohl Hoover als auch Kennedy zu einem ernsthaften Problem für das organisierte Verbrechen geworden waren. Jene Mission, die Thomas Dewey in den 30er und 40er Jahren losgetreten hatte, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einer neuen, besser ausgerüsteten Generation von Bundesagenten weitergeführt. Obwohl Kennedy verstarb, noch ehe seine Arbeit mit dem RICO-Gesetz ihren Höhepunkt erreichen konnte, sollten seine Bemühungen in den 70er und 80er Jahren verheerende Folgen für die Familien haben. Damals trat ein weiterer Kreuzritter ins Rampenlicht, der sich des organisierten Verbrechens annahm: der Staatsanwalt Rudolph Giuliani. Die Ära der Frontbosses. Im Zuge der stetig wachsenden Bedrohung durch die Ermittlungen des FBI und des Auftretens neuer, hochrangiger Persönlichkeiten, die öffentliche Kampagnen gegen die Mafia führten, sah sich diese gezwungen, sich anzupassen oder zugrunde zu gehen. Das System, das die Genovese-Familie über Jahrzehnte entwickelt hatte, um die Bosse vor der Strafverfolgung zu schützen, musste neu justiert werden, denn es war bereits klar geworden, dass das System nicht länger wasserdicht war. Die offensichtliche Lösung bestand darin, das zu tun, was man am besten konnte: Täuschungsmanöver. Das System der Frontbosses wurde ins Leben gerufen. Die Strategie war einfach. Ein ausgewähltes Mitglied der Familie würde sich wie der Boss verhalten. Er würde sich wie der Boss gebaren, seine Untergebenen würden ihn wie den Boss behandeln und er würde das Gesicht der Familie verkörpern. Die offensichtliche Absicht bestand darin, Verwirrung zu stiften und die Ermittler in die Irre zu führen, um sie von der Spur Philipp Lombardos abzubringen, jenem Mann, der die Familie nach Genoveses Tod 1969 im Gefängnis übernehmen sollte. Eboli, der wahrscheinlich tatsächlich Boss geworden wäre, wenn seine Gesundheit nicht so angegriffen gewesen wäre, diente bis zu seiner Ermordung 3 Jahre später als erster Frontboss. Irgendwann in den späten 60er Jahren hatte Eboli ein Darlehen von der Gambino-Familie aufgenommen, um neue Gaunereien zu finanzieren. Nach der Zerschlagung seiner Geschäfte durch die Behörden war Eboli offensichtlich nicht in der Lage gewesen, die Schulden zurückzuzahlen, was Carlo Gambino verärgerte. Die Angelegenheit wurde der Kommission vorgelegt und nach eingehender Beratung wurde der Anschlag auf Eboli genehmigt. Im Juli 1972 wurde der Frontboss mit Schüssen im Vorbeifahren ermordet. Camin Ceccardi sprang für kurze Zeit als Lombardos Tarnung ein, bevor auch er verschwand. Ein Capo der Genovese-Familie, Frank Thierry, war der nächste an der Reihe. Es wird gemunkelt, dass Gambino dies tatsächlich geplant hatte, weil er den diplomatischen und freundlich gesonnenen Thierry als Chef der zeitweise rivalisierenden Genoveses sehen wollte. Falls das stimmt, dann wurden sogar die anderen New Yorker Familien von den Genoveses getäuscht. Lombardo, nicht Thierry, hatte nämlich das Sagen. Mit diesem System von Tarnbossen hatte man das FBI fast 20 Jahre lang auf die falsche Fährte locken können und das äußerst erfolgreich. Lombardo, der erste Genovese-Boss, der von Frontbosses geschützt wurde, entging der Strafverfolgung und verschwand im Jahr 1981 friedlich im Ruhestand. 6 Jahre später verstarb er als freier Mann. Die Frontbosses selbst hatten in der Ära des RICO-Gesetzes nicht annähernd so viel Glück. Vincent Gigante, auf den wir gleich noch näher eingehen werden, baute das System der Frontbosses sukzessive aus, nachdem er Boss der Genoveses geworden war. Die Genoveses bekamen nun mehr Verantwortung und sahen sich ebenso stärkerem Druck ausgesetzt. Der stets paranoide Gigante brauchte nicht nur Männer, die auf dem Papier der Boss waren, sondern auch solche, die buchstäblich auf die Straße gehen und seine Arbeit für ihn erledigen mussten. Wie wir noch sehen werden, sorgte Gigantes Angst, sein Haus zu verlassen, dafür, die Struktur und die Befehlskette der Genovese-Familie ernsthaft zu beeinträchtigen. Das RICO-Gesetz. Im Jahr 1970 wurde der Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, auch bekannt als RICO, in Kraft gesetzt, nachdem er von Robert Blakey und Senator John McClellan konzipiert worden war. Letzterer war derselbe Mann, der bereits die Wallachie-Anhörungen geleitet hatte. RICO sollte in erster Linie der italoamerikanischen Mafia den Todesstoß versetzen, indem das Gesetz eines ihrer mächtigsten Hilfsmittel gefährdete: das Vermögen. Wenn führenden Mafiosi eine Verurteilung gedroht hatte, hatten diese ihre Vermögenswerte oft beiseite geschafft, um zu verhindern, dass die Staatsanwaltschaft etwas Wertvolles beschlagnahmen konnte. Manchmal wurde das Vermögen auch in sicherere Hände weiter transferiert und den Anwälten überlassen, um sich eine zuverlässige und erfahrene Verteidigung für den Rechtsstreit zu sichern. Auch wurde das Geld mitunter dazu verwendet, um die Ermordung von Hauptzeugen zu finanzieren und so sicherzustellen, dass die Staatsanwaltschaft wenig Beweise haben würde. Im Rahmen des RICO-Gesetzes konnten die Staatsanwälte nun erstmals vorübergehend alle Vermögenswerte und Barmittel der Mafia beschlagnahmen, von denen man annahm, dass sie illegal erwirtschaftet worden waren. Dies war nun bereits vor Prozessbeginn möglich und stellte sicher, dass die Gangster kein Geld für Mordaufträge aufbringen, sich keine teuren Anwälte leisten oder ihr Geld und Vermögen an sicheren Orten außerhalb der Reichweite des Gesetzes verstecken konnten. Dies war für die Strafverfolgung von besonders großer Bedeutung, da die Unfähigkeit, für ein teures Anwaltsteam zu bezahlen, viele Gangster in den folgenden Jahrzehnten dazu zwang, sich einfach schuldig zu bekennen oder Deals zu akzeptieren. Für diejenigen, die mit einer RICO-Anklage konfrontiert wurden, waren die Strafen drakonisch. Verdächtige, die innerhalb von 10 Jahren 2 oder mehr Straftaten im Rahmen eines kriminellen Unternehmens begangen hatten, mussten nun mit exorbitanten Geldstrafen und 20 Jahren Gefängnis pro Fall rechnen. Im Kontext der Mafia bezog sich das Unternehmen natürlich auf die organisierte Struktur einer Mafia-Familie. Da die Regierung und die amerikanische Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend über die Existenz der Mafia Bescheid wussten, war es nicht weiter schwer, Verdächtige mit Mafia-Familien in Verbindung zu bringen. Die Zahl der Straftaten, die als Erpressungstatbestände aufgelistet waren, war entsprechend groß und nach einiger Zeit hatte sich Rico als äußerst effektiv entpuppt. Nach nur 2 Jahren verabschiedete die Mehrheit der US-Bundesstaaten eigene RICO-Gesetze auf Bundesstaatenebene, um die staatenübergreifende Kriminalität weiter einzudämmen. Nach 9 Jahren fand schließlich der erste RICO-Prozess statt. Interessanterweise wurde er nicht gegen Mitglieder der italoamerikanischen Mafia geführt, sondern gegen eine Einbrecherbande in Kalifornien und Nevada. Sie hatten sich offenbar auf eine Weise verhalten, die die Gerichte als organisiertes Verbrechen definierten. Nach der Verabschiedung des RICO-Gesetzes konnten die Obersten in der Mafia-Hierarchie noch viele Jahre lang relativ unbehelligt bleiben, doch in den 80er Jahren begann die Bundesstaatsanwaltschaft damit, die Mafia-Familie Genovese ins Visier zu nehmen.